Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer mittwochs eine freie Runde, eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer bekannten und kostenfreien Telefonnummer oder mailt ganz einfach domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Mario. Und Mario ist, wie alt ist er? 32. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Mario. Hallo. Ja, um was geht's? Bei mir geht das um die Einsamkeit. Ich hatte eine Freundin gehabt, mit der ich 9 Jahre zusammen war. Nach 9 Jahren ist die Trennung eben halt auseinandergegangen, von ihrer Seite aus. Mhm. Und danach auch so, sag ich mal, von meiner Seite mehr. Und zwar ist das der Grund gewesen, sie hatte mich sehr, sehr oft betrogen gehabt. Wir waren 9 Jahre zusammen, hatte ständig mit anderen Männern was gehabt. Und dadurch ist es eben halt auseinandergegangen. Das habe ich gerade nicht, das war so ein Hin und Her. Ist es von Ihrer Seite beendet worden? Ja, also wir wollten. Mit welcher Begründung? Ja, dass sie ständig immer andere Männer hatte. Also sie hat Schluss gemacht, weil sie ständig andere Männer hatte? Ja. Hat sie das so gesagt? Nicht so gesagt, ich habe es mitgekriegt, auch gehört. Und nee, wie hat sie dir denn das Ende begründet? Wie hat sie mir das Ende begründet? Sie sagte ja, wie soll ich das jetzt sagen? Sie liebt mich nicht mehr und ich habe ihr zu wenig Liebe und Zuneigung gegeben, was an dem überhaupt nicht war. Ich habe alles für ihr gemacht. Ich habe Essen gemacht, Wäsche gewaschen, die Wohnung sauber gemacht. Ich habe wirklich alles gemacht. Bis vor 2 Monaten, da wollten wir waren 3-mal auseinander gewesen, hatten das ein 4. Mal versucht, das war vor 2 Monaten jetzt, wo wir es nochmal versuchen wollten. Wir wollten heiraten, sie wollte endgültig in meiner Wohnung einziehen und da hatte sie auch gesagt, dass das 100%ige ihre Schuld war, dass dieser Grund jetzt auch, also diese Trennung wieder... Aber nun ist sie weg im Moment. Nun ist sie weg, ja. Wir haben drei Kinder zusammen und die waren auch... Ja, so. Ja. Drei Kinder zusammen und die haben es auch mitgekriegt, wo wir das dritte Mal, kurz bevor wir das dritte Mal zusammen waren. Und die Kinder, Moment, langsam. Wo sind die Kinder jetzt? Die sind bei der Mutter. Die sind bei der Mutter. Ja. Wie lange ist sie jetzt weg? Die ist jetzt also 2 Monate. 2 Monate? Ja. Mhm. So. Und wie ist dein Gefühlszustand im Moment? Du hast gerade was von Einsamkeit am Anfang gesagt. Ja, Einsamkeit. Also ich vermisse die Kinder sehr. Ja, gibt es da keine Regelung, dass du die Kinder sehen kannst? Doch, eigentlich schon. Mal sagt sie, dass ich die Kinder überhaupt nicht kriege. Ja. Und auf der anderen Seite will sie mir die Kinder so oft wie möglich am Hals drücken, nur ich mache es nicht. Wie alt sind denn die Kinder? 3, 4 und 8. Und wenn sie dir oft geben will, dann machst du es nicht? Ich würde es machen, nur ich will es nicht, weil sie ja an ihrem neuen Partner oder an dieser Situation dran gewöhnen müssen. Weil die Kinder werden ja immer hin und her gerissen, wenn ich die immer wegnehmen würde. Also, sie hat einen neuen Partner. Ja. Es hat nicht mal eine Woche gedauert, ist sie gleich da zu ihm hingezogen, samt mit Kinder und Sachen, wohnen da irgendwie in einer Wie lange hatten die denn schon Kontakt miteinander? Oh, also wo wir das jetzt das letzte Mal versuchen wollten, das 4. Mal, muss das ungefähr, sag ich jetzt mal, mindestens 1-2 Wochen, wo sie da, wenn nicht noch länger, mit ihrem neuen Freund da im Kontakt. Soweit du das weißt, ja. Ja, soweit ich das weiß. Also sie hat mich wirklich sehr oft betrogen und... So, jetzt hast du mich angerufen. Warum hast du mich angerufen? Ja, weil die Einsamkeit frisst mich auf, Domian. Ich bin hier abends alleine oder am Tage oder so, wenn meine Mutter mal nicht alt oder sag ich mal, wenn sie dann ihr Mittagsstündchen mit der Lippen, dann macht die Einsamkeit frisst mich auf. Weil ich bin der Typ, der gern was unternimmt, tut oder mal das und das macht. Was meinst du? Spazieren oder in Veranstaltungen. Oder okay, so. Was meinst du, wie viele Menschen täglich verlassen werden? Und wie viele Menschen genau dieses zurzeit gerade durchmachen, weil eine Liebe kaputt gegangen ist? Mhm. Und du machst es gerade mal erst, sage ich, 2 Monate durch. 2 Monate, ja. Ist es die Einsamkeit, die dir mehr zu schaffen macht? Oder ist es auch noch die Sehnsucht, die Frau wieder zurückhaben zu wollen? Nein, also die Sehnsucht der Frau nicht mehr. Dafür habe ich zu oft eins auf die Fresse gekriegt von ihr. Also ja, aber Mario, das finde ich doch schon mal eine gute Sache. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man einsam ist und auch noch die große Sehnsucht hat, den Partner zurückhaben zu wollen. Oh Ja, meine Mutter hat sich nun wieder mal mit mir darüber unterhalten. Ich soll nicht nur an das Gute denken, auch an das Schlechte. Ja, tust du so, ja auch. Ja, langsam kommt es jetzt so, dass ich auch an die schlechten Sachen denke. Gut, das hilft einem schon mal wieder auf jeden Fall von den Menschen Abstand zu nehmen. Und wenn du mir wie aus der Pistole geschossen sagst, nee, es ist nicht die Sehnsucht nach der Frau, sondern es ist grundsätzlich die Einsamkeit, dann sage ich dir, durch diese Einsamkeit musst du jetzt durch. Ja, nur ich bin nicht der Typ, der alleine ist. Ich bin ein unternehmenslustiger Mensch eigentlich. Ja, Mario. Was soll ich da jetzt gegen machen? Gar nichts. So ist das Leben. So ist das Leben. Ich war in meinem Leben auch schon sehr viel einsam. Mhm. Und habe mich beschissen gefühlt. Und ich könnte schwören, jeder, der uns jetzt zuschaut und zuhört, hat das auch schon alles erlebt. Mal lange, mal kurz. Mal sehr lange. Und man kann immer hoffen, dass es nicht zu lange dauert. Ich meine, was du jetzt machen musst, ist, dass du bist erst 32 Jahre alt, dass du, wenn du nicht gut alleine sein kannst, dass du dir einfach Menschen suchst, wo du oder Bereiche suchst, wo du mit Menschen in Kontakt kommen kannst. Ja, das ist das nächste Ding. Dann, um so zu sagen, kann man wirklich in der heutigen Zeit, wenn man neue Menschen kennenlernen tut oder so, kann man dem wirklich nicht vertrauen, aber kann man wirklich reingucken in den Menschen, was das für Leute sind? Aber Mario, das hat doch mit der heutigen Zeit nichts zu tun. Meinst du denn, vor 30 Jahren waren die Menschen besser als heute? Quatsch. Man muss immer eine gewisse Skepsis haben, da gebe ich dir recht, aber man muss auch immer den Menschen eine Chance geben, denn es gibt immer wieder tolle Menschen, auf die man trifft, und denen, wenn man denen keine Chance gibt und wenn man nur zu misstrauisch rangeht, dann verbaut man sich ja das eigene Glück. Du musst da jetzt einfach durch. Du musst einfach durch und versuche so viel Aktivitäten in die Gänge zu setzen, dass du mit Menschen zusammenkommst. Hast du denn keine Freunde? Nee, so im Moment nicht. Die Freunde, die ich hatte, die sind zum Beispiel mein bester Freund, den ich hatte. Ja. Der hat sich auch von seiner Frau getrennt, die waren verheiratet, weil der genau dasselbe durchgemacht hat wie ich. Ja. Der hat sich scheiden lassen. So, der hat eine neue Partnerin kennengelernt. Ist beschäftigt. Einige haben Glück, ich habe natürlich Pech, eine neue Partnerin zu kennen. Langsam, Mario, langsam. Du bist erst 2 Monate. Du bist ja erst 2 Monate solo. Wenn wir uns in 2 Jahren widersprechen und du sagst, ich habe noch keine Partnerin, dann ist das schon eine Nummer ernster, aber nicht nach 2 Monaten. So, Strategie ist, begib dich unter Menschen, mach was, versuch auch vor allen Dingen Freundschaften aufzubauen. Freundschaften sind das Allerwichtigste im Leben. Ich bin aber nicht der Typ, der jetzt zu Menschen hingehen kann. Ganz ehrlich, ich bin nicht der Typ, der sagen kann, so, hallo, wie geht's, zumal ich damit auch keine Erfahrung habe oder wie ich das anstellen soll oder sonst. Ich weiß es nicht. Was machst du beruflich? Im Moment bin ich Pizzafahrer. Taxifahrer? Nein, Pizza. Pizzafahrer, ja. Verstehe. Ja, also menschenscheu bist du ja nicht. Das höre ich ja auch an deiner Stimme. Das ist ja normal, wenn ich da zu den Leuten hingehe und sage so, hier einmal ihr schönen Abend, ihr Essen, und dann rechne ich ab und dann gehe ich wieder. Also, okay, aber dennoch, Mario, da musst du dich halt ein bisschen auch aktivieren innerlich und sagen, okay, jetzt gehe ich heute Abend mal aus oder ich gehe jetzt in den Sportverein oder ich spiele Fußball da oder was auch immer. Geh unter Leute und dann wird sich das schon in der nächsten Zeit, irgendwann wird sich das finden. Zumindest werden sich auch Bekanntschaften, vielleicht sogar Freundschaften entwickeln. Aber nach 2 Monaten ist noch keine Notsituation da, würde ich sagen. Ich sag dir, streng dich an und ich bin sicher, da wird sich auch irgendwas ergeben. Mein Lieber, alles Gute wünsche ich dir. Ja, vielen Dank, Julian. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Sehr nett von dir, ich dir auch. Und mach weiter so, deine Sendung ist echt top. Danke sehr. Wirklich. Sehr nett von dir. Tschüss. Okay, danke, ciao. 0800 220 5050. Wer gerne mit mir sprechen möchte, egal über was, der möge sich melden. Unter unserer Nummer 0800 220 5050. Das ist wirklich, ich muss es ja immer wieder sagen, ich habe diese Nummer millionenmal schon gesagt. Ich kann sie nicht immer auswendig sagen. Ich habe hier vorne, das zeige ich den Fernsehzuschauern hier, so ein kleines Schild. Das kann man in der Kamera nicht sehen. Das steht hier und da steht die Telefonnummer drauf, dass ich da immer hinschieben muss. Also 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Susanne, 40 Jahre alt. Hallo Susanne. Hallo Susanne. Hallo Jürgen. Ja, schön, dass du da bist. Ja, hallo. 40, das stimmt, ne? 40 stimmt, ja. Ja, klinge ein bisschen jünger, hoffe ich. Ja, absolut sympathisch. Okay. Um was geht's, Susanne? Ich rufe zu dem Thema gestern Selbsttötung an. Mhm. Und zwar habe ich mich bei Dignitas angemeldet. Dignitas ist die Sterbehilfeorganisation in der Schweiz. Genau. Umstritten, von vielen kritisiert. Ja, ich weiß gar nicht, warum umstritten und warum kritisiert. Mhm. Erzähl mal, also vielleicht für die Leute, die das nicht so genau wissen, man kann aktive, nein, ich sag's anders, wenn man schwer krank ist und nicht mehr leben möchte, kann man zu dieser Organisation in die Schweiz fahren, ja, und diese Organisation hilft einem selbst dabei, sich selbst das Leben zu nehmen. Genau, ein so, schmerzfreies. Ja, es ist keine wirklich aktive Sterbehilfe. Eine passive, weil du kriegst dann ein Getränk, das musst du trinken und dann bist du binnen 2 bis 4 Minuten schläfst du ein, bekommst eine Atemdepression und ja, die Organe versagen und du bist dann tot. Ja, du bist sehr schwer krank. Ja. Was für eine Erkrankung hast du, Susanne? Also ich habe seit 21 Jahren Morbus Crohn in einer sehr aggressiven Form. Das ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Mhm. Ich habe 25 Operationen hinter mir. Ich glaube 3 oder 4 künstliche Darmausgänge mittlerweile mal gehabt. Habe grob umschlagen 70 Mal im Krankenhaus gelegen und habe seit 4,5 Jahren ein wahrscheinlich neuropathisches Schmerzsyndrom im Enddarm. Das heißt, ich habe 24 Stunden am Tag unerträgliche Schmerzen. Die man nicht mit starken Schmerzmitteln behandeln kann? Das Problem ist, es gibt wahrscheinlich starke Schmerzmittel, die vielleicht helfen würden, aber die geht dann alle wieder über den Darm und mein Darm ist halt krank. Mhm. Und der wird das halt nicht, also da würde ich nachher einen Darmverschluss entwickeln oder sonst irgendwas. Also ich kann vieles nicht nehmen, dadurch, dass ich eine Darmkrankheit habe. Das heißt, auch während wir beide jetzt sprechen, hast du sehr starke Schmerzen. Ja, sehr. Mhm. Also das Einzige, was, das ist halt auch das Schlimme ist, ich habe das jetzt 4,5 Jahre und ich bin irgendwann an meine Grenze gestoßen und habe gemerkt, dass mich Narkosemittel erstmal so ein bisschen schmerzfrei halten. Das heißt, ich liege nachmittags in Narkose, also mit Dormicum und Propofol und abends. Also jeweils 2 Stunden. Also ich habe eigentlich vom Leben nichts mehr. Das heißt, du hast diese Narkosemittel zur Verfügung? Ja. Verabreicht sie dir selbst und... Nein, mein Mann, weil ich muss mir ja einen Zugang legen. Also es geht ja intravenös. Ah ja. Das heißt, dein Leben sieht so aus, dass du mehrere Stunden am Tag quasi in Narkose liegst. Ja. Weil du das Leben und die Schmerzen vor allen Dingen nicht ertragen kannst. Richtig. Mhm. Du lebst mit einem Partner, mit deinem Mann zusammen. Ja, seit 11 Jahren. 12 Jahren. Also wir hatten so einen 11. Hochzeitstag, aber sind 12 Jahre zusammen, ja. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Nun ist das ja eine ganz große und gravierende Lebensentscheidung zu sagen, ich fahre irgendwann in die Schweiz, damit ich mich doch töten kann. Ja. Ja, es ist halt, weißt du, Jürgen, es ist gar nicht so einfach, sich das Leben zu nehmen. Mhm. Es kann so viel schief gehen. Mhm. Weißt du, Schlaftabletten oder, also ich habe zum Beispiel auch sehr viel Morphiumampullen hier, die ich mir intravenös geben könnte. Mhm. So, da ist aber nicht sicher, da könnte es sein, dass ich vielleicht 7 Minuten aufhöre zu atmen, aber wieder wach werde. Mhm. So, dann habe ich 7 Minuten keinen Sauerstoff gehabt und dann bin ich baller, baller. Mhm. Das möchte ich auch nicht. Ich bin nicht der Typ, der vom Hochhaus springt. Ich bin nicht der Typ, ich habe keine Waffen, der sich eine Knarre im Kopf hält. Selbst das kann schief gehen. Ich höre Berichte im Fernsehen, irgendwie Polizist 2 Kugeln im Kopf bekommen und hat's überlebt. Weißt du? Ich verstehe das sehr gut und finde es umso trauriger, dass Menschen in deiner Situation, die das so ernsthaft und so umfangreich bedacht haben, dass man den Menschen zumutet, in ihrem Krankheitszustand in die Schweiz zum Beispiel zu fahren. Das finde ich ein großes Manko unserer gesetzlichen Regelungen, die wir in Deutschland haben. Ich finde es ein Manko, dass man das nicht hier machen kann. So meine ich es, ja. Ja. Mhm. Hast du einen Zeitplan? Na, ich habe mein ganzes Leben lang Zeit. Also ich habe das grüne Licht, das heißt also dieses Okay. Also man muss ja einen Antrag stellen. Genau, welche Voraussetzungen sind dafür nötig? Ja, also dass man sehr krank ist, dass man Schmerzen hat, also Arztbriefe, die das alles belegen. Also man muss da schon ganz viel vorlegen, die überprüfen, dass es wird von Ärzten geprüft. Mhm. Die haben mich auch erst abgelehnt, weil sie noch eine Untersuchung wollten, die ich machen lasse. Mhm. Und die habe ich dann auch machen lassen, aber die ist dann halt auch schief gegangen. Es war dann eine Botox-Injektion in den Enddarm. weil das ja Nervengift ist und man dachte, wenn Nerven im Enddarm betroffen sind, dann würde das vielleicht helfen oder lindern. Mhm. Hat es aber nicht. Das Einzige, was war, ich war 3 Monate inkontinent. Mhm. Natürlich auch ganz toll. Und aufgrund dessen habe ich dann dieses grüne Licht bekommen. Und das heißt, dass ich, naja, eigentlich mein ganzes Leben lang Zeit habe, da hinzufahren. Also ich kann morgen hinfahren, ich kann aber auch erst in 3 Jahren hinfahren oder in 10 Jahren. Mhm. Aber die Voraussetzung ist natürlich, dass du reisefähig bist, ne? Dass du durch ein Auto oder einen Zug setzen kannst. Ja, noch. Deswegen muss ich es früh genug machen. Ich stelle es mir sehr schwer vor, genau diesen Zeitpunkt dann abzufangen. Das Schlimme ist, was ich persönlich bei Dignitas schlimm finde, was gesetzlich in der Schweiz schlimm ist, du musst dich halt 3 Tage da aufhalten. Mhm. Achso, man muss sich vorher 3 Tage aufhalten. Ja, du kannst nicht hinfahren und am gleichen Tag sagen, so heute ist vorbei, sondern es ist gesetzlich vorgesehen, dass man sich 3 Tage in der Schweiz aufhält. Und das hat für mich so ein bisschen was wie warten auf den elektrischen Stuhl. Mhm. Verstehe. Verstehe. Weißt du, also, wenn man mal nicht fliegt Montag hin und weiß, Donnerstag bin ich tot. Mm. Und man, es stirbt, natürlich habe ich auch eine scheiß Angst, aber ich habe aber auch kein Leben. Weißt du? Mm. Was sagt dein Partner zu dieser Entscheidung? Mein Partner war eigentlich derjenige, der mir das mit Dignitas ans Herz gelegt hat, weil er eigentlich immer dachte, weil ich mich immer wieder umbringen wollte. Mhm. Also, weil ich schon Notarzt gerufen habe, der mir einen Zugang legt, damit ich mir das Morphium anhänge. Mhm. Und der hatte halt jeden Tag, wenn er zur Arbeit gefahren ist, Angst, dass er nach Hause kommt und mich tot wiederfindet. Mhm. Und mit der Belastung ist er einfach nicht klargekommen. Das heißt, dass er jetzt diese Überlegung, diese Entscheidung, irgendwann in die Schweiz zu gehen, akzeptiert. Ja, also er hat gesagt, dann machen wir es lieber professionell, dass auch nichts schief geht. Ja. Und du hast jederzeit die Möglichkeit, dahin zu fahren, musst aber nicht. Würde er dich begleiten? Ja. Ja. Nun gibt es ja gerade dieses Thema der aktiven Sterbehilfe oder die Beihilfe zur Sterbehilfe. Ist ein sehr polarisierendes Thema, gerade in Deutschland. Und dann gibt es Menschen, die sagen, der Mensch hat nicht das Recht, sich das Leben zu nehmen. Was, ja, aber ist das nicht christlich-katholisch? Ja, ja. Was erwiderst du, entgegnest du diesen Menschen? Ja, das muss jeder, weißt du, natürlich kommen einem auch solche Gedanken, da denke ich mir, okay, ich bin jetzt, also ich kann einfach nicht mehr an Gott glauben, weil ich mich so verlassen fühle von ihm und ich habe eine Cousine, die ist, Nonne in Frankreich, die leitet da ein Kloster, da bete ich das ganze Kloster für mich. Für mich beten so viele Menschen und so viele Menschen denken an mich und mir geht's immer schlechter und schlechter. Ich wiege nur noch 40 Kilo und es ist einfach keine Besserung in Sicht. Es wird einfach immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Mhm. Und dann denke ich mir, gibt's überhaupt einen Gott oder was, wenn ich kann auch dieses, ich war ungefähr 70 Mal im Krankenhaus. Ich drehe durch, wenn ich noch mal ins Krankenhaus muss. Mhm. Ich bin traumatisiert. Das ist ganz furchtbar, auch diese Zustände in Krankenhäusern. Das ist ganz, ganz furchtbar. Mhm. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Dann gibt es natürlich auch noch die Position, so von Seiten der Palliativmedizin, dass man sagt, wir ermöglichen den Menschen so lange wie irgend möglich, das heißt bis zum Ende, ein würdiges und schmerzfreies Leben und wir ermöglichen ihm ein würdiges Sterben. Was würdest du den Leuten entgegnen? Wie meinst du das? Naja, es gibt ja die Palliativmedizin, das weißt du. Das ist die Medizin, die sich darauf konzentriert hat, Menschen, ganz einfach ausgedrückt, das Sterben schmerzfrei zu gestalten, zu machen. Ja, aber das ist ja Dignitas. Nein, das ist in Deutschland, gibt es in vielen großen Krankenhäusern diese Palliativstationen. Und, ja, aber ich habe ja eine Krankheit, an der ich nicht sterbe. Mhm. Ich sterbe ja an dieser Krankheit nicht. Ach, so ist das. Das heißt, du würdest mit dieser Krankheit rein theoretisch sehr alt werden können. Naja, sehr alt werde ich nicht werden, vielleicht 60. Ja. So, aber also gut, wenn ich sie jetzt gar nicht behandeln würde, würde ich wahrscheinlich sterben. Mhm. Aber das ist auf eine sehr grauenhafte und furchtbare Art und Weise. Also ich bin halt kortisonabhängig. Ich nehme seit 21 Jahren Kortison. Mhm. meine Knochendichte ist auch nicht mehr die beste. Also ich habe auch schwere Osteoporose. Und an Morbus Crohn an sich stirbt man nicht. Und an Schmerzen stirbst du schon mal gar nicht. Mhm. An Schmerzen stirbst du einfach nicht. Das ist das Schlimme daran. Wenn man an Schmerzen sterben würde, dann wäre ich schon lange tot. Ich höre daraus, dass du die Position hast, dass du sagst, jeder sollte das für sich entscheiden können, ohne dass man dann auch moralisch darüber ein schlechtes Urteil fällt. Ja, ich habe deine Frage jetzt nicht so ganz kapiert. Nee, ich meine, dass du schon der Auffassung bist, jeder Mensch sollte das für sich alleine entscheiden, ja, ob er so einen Schritt unternimmt, wie du jetzt planst, ja. Ja, ich kann natürlich auch noch ewig warten und mich hier, also ich bin hier sozusagen quasi im Siechtum. Mhm. Also ich bin ja nur noch unter Narkose, ich verlasse die Wohnung nicht mehr, ich habe gegenüber einen Supermarkt, ne? Mhm. Ich krieg's nicht mehr hin, dahin zu gehen. Ich habe Angstzustände, Panikattacken. Ich bin natürlich auch süchtig von diesem Zeug. Mhm. Ja, ja, klar. Ja. Und ich komme alleine kaum noch klar, ich krieg wirklich Angst und Panikattacken, ja, keine Luft mehr, Schweißausbrüche, habe auch Angst zu sterben. Also es ist nicht so, dass ich sage, juhu, ich fahre jetzt in die Schweiz und alles wird gut. Mhm. Ich weiß auch nicht, was auf der anderen Seite ist. Wie viel kostet das, wenn man das dort... Also diese Freigabe, dieses grüne Licht kostet 1.800 Euro. Mhm. Die sind uns aber entgegengekommen, indem man halt, naja, diese ganzen Medikamente, also diese Narkotika, die kosten ja auch viel Geld. Die kosten uns 2.000 Euro im Monat. Und dann haben wir mal die Verdienstbescheinigung meines Mannes dahin geschickt und von der Apotheke halt die Kosten der Medikamente. Und dann haben die uns diese 1.800 Euro erlassen. Verstehe. Die brauche ich nicht bezahlen. Mhm. Ich brauche auch die monatlichen Beiträge nicht bezahlen. Mhm. Alles andere würde, glaube ich, so um die 5.000, 6.000 Euro kosten, weil ich dann da auch verbrannt werde. In der Schweiz? Ja. Mhm. Und meine Asche würde meinem Mann dann zugeschickt werden. Mhm. Also ich weiß auch gar nicht, ob es gesetzlich, also ich möchte auch gar nicht begraben werden. Ich möchte eigentlich gerne verstreut werden. Ich weiß gar nicht, ob das gesetzlich erlaubt ist. Ja, es gibt in Deutschland sogenannte Friedwälder. Da kann man die Asche unter Bäumen eingraben lassen. Also mein Mann und ich, wir haben selber einen Baum gepflanzt. Das darf man, glaube ich, in Deutschland nicht im eigenen Garten. Aber also nicht im Garten, sondern in so einem Naturschutzgebiet. Und ja. Da würde ich mich gerne meine letzte Ruhestätte finden. Ja, da gibt es sicher, es gibt sehr engagierte Bestatter zurzeit, die dich da auch beraten könnten, wie man das so machen könnte, dass es für dich und deinen Mann, deinen und euren das Wünschen entspricht. Das Problem ist natürlich auch, ich habe Familie, ne? Ich habe eine Mutter und ich habe einen Bruder. Mhm. Und also für meinen Mann ist es natürlich also auch die glatte Hölle. Ich bin sein ganzes Leben. Wir haben eine sehr, sehr gute Ehe, eine sehr tiefe und innigliche Liebe. Klar, wir haben auch viele schlimme Zeiten durchlebt. Das schweißt halt auch sehr zusammen. Ich habe eine Mutter, an der ich sehr hänge, die jetzt aber durch diesen ganzen Stress auch eine schwere Gürtelrose entwickelt hat. Das ist ja nur stressbedingt. Weiß deine Mutter von der eventuellen Entscheidung, irgendwann in die Schweiz zu gehen? Ja. Ist es sicher für die Mutter auch sehr schwer? Horror. Ja, das glaube ich. Mhm. Aber es ist im Moment so, dass du im Moment keinen Zeitpunkt im Auge hast, dass du sagst, ich fahre jetzt nicht. Ach, weißt du, ich bin eigentlich jeden Tag dran, da anzurufen. Also, ja. Aber dann, jetzt habe ich am Freitag nochmal einen Termin bei einer Schmerztherapeutin, aber das ist dann, glaube ich, die 8. oder 9. die ich aufsuche. Und ich denke mir, die sind ja auch alle nur begrenzt. Es gibt ja nur, das Problem ist, es ist nicht diagnostiziert, was ich für Schmerzen habe. Ja, ja. Keiner kann es mir sagen. Mhm. Ich war letzte Woche nochmal beim Arzt, habe mir nochmal in den Enddarm gucken lassen, ob da nicht doch, weil ich das Gefühl habe, da muss doch was sein. Also das wird durch, also wenn ich morgens wach werde, bin ich schmerzfrei. Mhm. Dann stehe ich auf, mache mir Frühstück und mit dem ersten Stuhlgang geht das los. Mhm. Und von da ab habe ich dann Horrorschmerzen, dass ich die Wände hochgehen könnte. Ich zitter vor Schmerzen, ich kann nicht mehr richtig reden, ich könnte mir den Kopf vor die Wand hauen. So. Und dann nehme ich Schmerzmittel und die greifen nicht. Dann teilweise scheidet der Darm die so wieder aus. Ja. Oder Susanne, sollte es dann irgendwann zu dieser Fahrt in die Schweiz kommen, du sagst, dein Mann begleitet dich. Ja. Dein Mann darf dann auch mit in dem Zimmer sein, in dem du diesen tödlichen Trunk dann zu dir nimmst. Ja. Ja. Und das passiert, man liest ja immer so Horrorgeschichten in irgendwelchen Hinterhofhotels oder wo machen die das? Die haben eine Wohnung. Eine Wohnung. Hm. Also die hatten ja mal, also weil ich habe immer gehört, so im Dickinter ist umstritten. Und die hatten wohl mal keine Räumlichkeiten, soweit ich weiß. Aber ich habe da jetzt gefragt, die haben da jetzt eine Wohnung und das ist also ein nettes Zimmer, was wohl auch ganz liebevoll und nett eingerichtet ist. Und dann würde mein Mann mit mir da reingehen und das sind dann auch Sterbebegleiter dabei. Also die werden wahrscheinlich dann wohl draußen warten, weil die werden dann natürlich, na, für mich wird ja dann keiner mehr da sein müssen. Ich bin ja dann nicht mehr da, aber für meinen Mann. Ja. Also ich stelle mir das auch ganz grauenhaft vor, wir fahren zu zweit dahin und er fährt alleine zurück. Ne? Also ich habe immer so einen üblen Beigeschmack, gar keine Werbung für diese Organisation machen. Aber ich finde, es ist ein Ausdruck dessen, dass wir keine klare gesetzliche Regelung in Deutschland haben, dass die Menschen eben zu solchen Mitteln greifen, wenn sie sich dafür entscheiden, wofür du dich nun entschieden hast. Ja. Liebe Susanne, ich wünsche dir für deinen schweren Weg, der vor dir liegt, wirklich von Herzen viel Kraft und von Herzen alles Gute dir und deinem Mann. Danke. Ich respektiere deine Entscheidung und ich wünsche dir einfach nur Gutes. Ich möchte es einfach nur so sagen. Ja, mehr bleibt auch nichts zu sagen. Ne? Tief im Herzen, ja. Alles ja, Gute. Ich wünsche mir die Kraft. Danke. Die Kraft wünsche ich dir auch wieder. Okay, tschüss. Okay, ciao. So, ihr Lieben, wir haben 1.28 Uhr. Haben wir ungefähr Halbzeit und ich würde mal sagen, das ist eine ganz gute Zeit für eine Postecke, für unsere Domian-Postecke. Und zwar fange ich mal an mit einem kleinen Geschenk, was ich bekommen habe von Peter aus Köln. Mehr kann ich leider nicht lesen. Der hat mir so einen kleinen, was ist das für eine Farbe? Pinkfarbenen Filzuntersatz geschenkt, damit ich, wenn ich mein Wasserglas hier aufstelle, damit das nicht immer so klackert. Das fällt im Radio besonders auf, wenn ich immer so mache. Das ist kein schönes Geräusch. Und dieser pinkfarbene Filzuntersatz passt natürlich hervorragend zu unserer 1Live-Farbe auch. Den werde ich jetzt immer benutzen und hier hinstellen. Also vielen lieben Dank, Willi aus Köln. Dann schreibt Paul aus Wermelskirchen, lieber Domian, deine gestrige Sendung hat mich ausgesprochen berührt. Ich habe mit Tränen vor dem Fernseher gesessen. Zu deinem letzten Gesprächspartner Jürgen aber möchte ich mich kritisch äußern. Ich lehne die aktive Sterbehilfe ab. Und ebenso lehne ich das Töten durch die eigene Hand ab, also den Selbstmord. Ich glaube ganz grundsätzlich, dass der Mensch keinesfalls das Recht hat, zu töten, weder sich selbst noch andere. Dafür ist das menschliche Leben zu einzigartig. Da haben wir nun auch gerade noch eine ganz andere Position von der Susanne gehört. Lassen wir die beiden Positionen einfach mal so stehen. Dann schreibt Claudia, 38 Jahre, hi Domian, vorige Woche wäre ich fast aus dem Bett gefallen, als ich deine Show sah. Da erzählte eine Frau, dass sie als Buße für ihre Sünden und Verfehlungen von ihrem strenggläubigen Ehemann mit einer Gerte geschlagen wird. Und das im Namen Gottes, im Namen Jesu. Ich bin selbst tiefgläubige Christin, aber so einen Blödsinn habe ich noch nie gehört. Antichristlicher geht es kaum. Ich rate deiner Anruferin, diesen Typ so schnell wie möglich zu verlassen. Dieter Thomas aus Herford schreibt, hallo Jürgen, ich sehe sehr gerne und oft deine Sendung. Ich meine jedoch, dass dort, wo Menschen ihr Innerstes nach außen kehren, da solltest auch du selbst einen Beitrag leisten. Das heißt, du solltest mehr von dir erzählen, nach dem Motto, wer ist eigentlich Domian? Keiner weiß das so genau. Wie wäre es mal mit einer Sendung Fragen an Domian über Domian? Lieber Dieter Thomas, das wundert mich ein bisschen, dass du das schreibst. Weil ich eigentlich den Eindruck habe, dass ich hier durchaus viel erzähle von mir. Es gibt ein Buch, was ich mit Hella von Sinnen zusammen gemacht habe, wo ich auch sehr viel von mir erzähle. Fast ein biografisches Buch ist das, ein biografisches Interview. Aber diese Sendung, diese Sendeideen nehmen wir gerne mal auf. Fragen an Domian über Domian. Das haben wir vor vielen, vielen Jahren schon mal gemacht. Vielleicht können wir es zum Ende dieses Jahres, vielleicht vor der Weihnachtspause, nochmal machen. Wir denken darüber nach und ihr werdet es dann mitbekommen. So, und dann noch eine Mail von Tim, die mich sehr gefreut hat. Tim schreibt: Hi Domian, ich bin 19 Jahre alt und höre deine Show seit fast 4 Jahren. Manchmal ist es verdammt hart, euch zuzuhören, so krass sind die Geschichten. Aber alles in allem gibt mir deine Show eine Linie. Und das Wichtigste, was ich bei euch bisher gelernt habe, ist, man muss Rückgrat haben. Man darf sich nicht verbiegen lassen. Man muss andere fair behandeln. Und man muss zu seinem Wort stehen. So wie eure Show hat mir das noch keiner rübergebracht. Respekt. Das freut mich sehr. Das ist eine schöne Mail und das ist ein schönes Kompliment. Lieber Tim, herzlichen Dank und bleibe uns treu. Ende der Postecke. Und jetzt geht es weiter mit der Katrin. Und Katrin ist 20 Jahre alt. Hallo Katrin. Hallo. Hallo Katrin. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir darum, dass ich mit jemandem zusammen war vor 4 Monaten, der mich ziemlich runtergebuttert hat und mein Selbstbewusstsein mittlerweile auf dem Nullpunkt ist. Du warst mit dem bis vor 4 Monaten zusammen? Ja, wir waren 8 Monate ungefähr zusammen. Ja. Am Anfang war es auch noch schön. Und dann, naja, hat er halt angefangen, über seine Ex-Freundin zu reden, wie toll die doch waren, und ich konnte ihm nichts recht machen. Er hat mich nirgendwo mit hingenommen. Er hat dich nirgendwo mit hingenommen? Also ich war 3-mal bei seinen Eltern und 1-mal mit ihm draußen, so feiern, in 8 Monaten. Er wollte mich nirgendwo mit dabei haben. Hat er gesagt, warum? Hat das begründet? Ja, er meinte, seine Ex-Freundin haben ihn ja verarscht und deswegen lässt er niemanden mehr so in sein Leben rein und ja, ich könnte ja genauso sein und ich glaube ihm das mittlerweile auch nicht mehr. Ich denke mal, er hatte nebenbei noch jemand anders. Ja. Wir haben uns auch nur 1-mal die Woche gesehen und es war zum Ende hin so viele Auffälligkeiten, dass man, er hat ein Bild vor mir, das war halt dann irgendwie umgeklappt oder stand plötzlich nicht mehr da oder ja, fremde Haare bei ihm im Bett oder ja, solche Sachen. Hat er sich auch schlecht über dein Äußeres zum Beispiel geäußert? Ja, er hat immer gemeckert, also so, ich bin halt so ein bisschen durchgeknallt, kann man so sagen. Ich bin sehr tätowiert und habe ein paar Piercings und er ist halt eher so der normale Typ. Mhm. Und am Anfang hat er gesagt, er findet das ganz toll an mir und naja, dann fing es halt an, dass er rumgemeckert hat, dass wenn ich mich mal geschminkt habe oder mal ein bisschen freizügiger, jetzt nur mal einen Top angezogen habe, dann musst du gleich so rumlaufen. Mhm. Und wirklich keine Komplimente mehr gemacht und ja, immer nur, wie toll seine Ex-Freundinnen waren. Und sag mal, Katrin, das hast du 8 Monate ausgehalten mit dem Kerl? Ja, dann hat er halt noch was gebracht. Dann habe ich ihm meine Gefühle gestanden und dann hat er 2 Wochen lang mich nicht sehen wollen. Nachdem du gesagt hast, dass du ihn liebst? Ja. Hast du gesagt, ich liebe dich? Ja. Und dann wollte er dich danach 2 Wochen nicht sehen? Nein. War das so gegen Ende der Zeit? Oder mittendrin? Wir haben dann nochmal 2 Monate ungefähr zusammen. Mhm. Und dann hat er Schluss gemacht mit der Begründung irgendwie, ja, er kann mir nicht vertrauen, obwohl ich weiß nicht warum. Nur weil seine Ex-Freundin halt angeblich so schlimm waren und er vertraut keinen Frauen. Und Katrin, gut, dass du los bist, Mensch. Ja, denke ich mir auch. Das Problem, gut, was jetzt ist, jetzt habe ich jemanden kennengelernt. Also ich kenne ihn schon ein bisschen länger. Da war ich sogar noch mit meinem Ex zusammen. Mhm. Und ich traue mich jetzt nicht mal so wirklich an die Person ran. Ich meine, ich sehe denjenigen 1-mal die Woche oder manchmal 2-mal. Mhm. Wir schreiben jeden Tag, er macht Komplimente. Ich meine, er gibt mir zum Beispiel, wenn wir immer weggehen, gibt er mir immer was aus, also so. Mhm. Aber irgendwie denke ich, naja, ich weiß nicht, warum er nett zu mir ist. Und ich denke immer, naja, der mit Hintergedanken, der macht das halt nur, um mich rumzukriegen, also. Naja, was heißt rumkriegen? Wenn er für dich verliebt ist, dann... Ja, nur mein Ex war am Anfang auch sehr... Also ich habe es immer so mitgekriegt. Mhm. Ich hatte eigentlich immer so Beziehungen. Am Anfang waren sie nett. Ich meine, mein erster Freund hat mich geschlagen und beleidigt. Mein zweiter Freund hat mich nur beleidigt. Ach so, ja, dann bist du jetzt ein gebranntes Kind schon in Sachen Männer. Ja, mittlerweile schon. Mhm. Was hast du denn so von... Jetzt mal, versuch dich doch mal so zur Objektivität zu zwingen. Was ist das für ein Typ so, der Neue? Weiß es nicht. Also meine Menschenkenntnis also ist, glaube ich, mittlerweile, ich kann es einfach nicht sagen. Also er scheint sehr liebevoll zu sein. Ja. Und, er fragt mich, wie es mir geht. Und also eigentlich alles sehr nett bisher. Du hast auch keinerlei Andeutungen, dass irgendwas ein bisschen merkwürdig ist, das nicht? Nein. Nee. Was sagen denn, hat denn deine deine Freundin oder deine beste Freundin. Hast du eine beste Freundin? Ja, mittlerweile habe ich eine kennengelernt. Ich gehe jetzt neuerdings wieder zur Schule, meinen Abschluss nachzumachen. Da habe ich eine kennengelernt. Also jetzt beste Freundin habe ich nicht, weil das ist ja das Lustige an der ganzen Sache. Viele Weiber, also Freundinnen von mir, haben sich von mir abgewendet, weil sie immer Angst hatten, ich könnte ihnen den Käfig schnappen, weil alle sagen mir, ja, du bist doch blöd, dass du denkst, du bist nicht hübsch und so weiter. Achso, die neidisch, die Mädels. Ja, und früher war es halt auch immer so, ich habe immer die Sprüche gehört, spann mir bitte nicht meinen Freund aus. Und ich muss, also früher hatte ich auch kein Problem. Naja, das sagt mir jetzt aber, dass du wirklich eine attraktive junge Frau bist, wenn die anderen Frauen so reagieren, dann ist ja, da was dran. Ja, aber du hast jetzt auf jeden Fall, da gibt es eine, mit der du so ein bisschen näher befreundet bist. Hat die den schon kennengelernt? Die hat den einmal nur kurz gesehen, weil die hat auch ein Kind und die hat halt sehr wenig Zeit. Und wir sehen uns meistens so in der Schule. Katrin, ich habe das vorhin ganz am Anfang dem Mario schon gesagt. Ich kann das absolut verstehen, wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat mit jemandem. Oder wenn man sogar ein paar Mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, wie du. Dass man da erstmal vorsichtiger ist. Ja, ich habe irgendwie nur ein bisschen das Gefühl, das liegt halt daran, dass ich so ein bisschen durchgeknallt herumrenne. Und weil mein Ex hat, also ich kenne es halt von jedem, mit dem ich zusammen war, die haben immer versucht, mich dann zu ändern. Und davor habe ich, glaube ich, wieder ein bisschen Angst, weil ich lasse mich halt nicht wirklich ändern. Ja, ist auch gut so. Wenn du siehst wahrscheinlich sehr cool aus, wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich sagen, tolle Frau, interessant gestylt und sieht klasse aus, dann zieh das auch so durch, wenn du das gerne, wenn das dein Geschmack ist. Aber jetzt nochmal zu dem Neuen. Ich finde, auch wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann sollte man natürlich vorsichtiger an Leute angehen, definitiv. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen, wenn ich dann versuche, auf ihn einzugehen, dann macht er halt einen Rückzieher. Es war halt noch eine Sache, ich war vor 2 Monaten nochmal bei meinem Ex und das hat er auch mitgekriegt, das habe ich ihm halt gesagt, dem Neuen, und weil das habe ich habe das erst vor kurzem gemerkt, dass da mehr ist, weil eben, es war ja dann halt erstmal, dass ich doch nochmal bei meinem Ex war, und dann seitdem hat er sich dann auch ein bisschen zurückgezogen. Ja, verständlicherweise. Warum bist du denn nochmal zu dem Typ gegangen? Weil am Anfang war ich einfach noch so blind. Ich habe ihm einfach noch geglaubt, irgendwie seine ganzen Lügen, und mittlerweile, also... Also okay, aber die Sache ist definitiv jetzt vorbei. Ja, für mich auf jeden Fall. Gut. Jetzt heißt es nach vorne gucken. Nach vorne gucken heißt, du bist erst 20 Jahre alt. Du kannst jetzt nicht aufgrund deiner schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast, kannst du dich ja jetzt nicht völlig zurückziehen. Ja, ich möchte halt langsam angehen lassen, und ich habe halt Schiss, wenn ich mir jetzt sofort sage, dass ich ihn gern habe und dass das schon mehr ist, dass es dann halt wieder so schnell so in Richtung Beziehung geht. Dann erklär dem das genauso, wie du es mir erklärt hast. Und ich sag dir, wenn das ein guter Typ ist, hat er da Verständnis für. Ja, das einzige Problem, er hat mal am Anfang zum Beispiel gesagt, wir haben uns mal am Anfang unterhalten, wie alt dann so die Frauen sind, mit denen er was anfangen wird. Da meinte er so, ja, ab 25. Und also das war ganz am Anfang, da kannten wir uns gerade mal 2 Wochen. Mhm. Jetzt weiß ich halt nicht. Ich meine, er hat mir zum Beispiel am Sonntag war ich bei ihm, da hat er mir dann geschrieben, dass er gerne Zeit mit mir verbringt und gerne öfters mit mir Zeit verbringen möchte. Und also ich habe schon das Gefühl, dass da von seiner Seite aus was ist, aber... So. Das ist ein guter Test, ob der es ernst meint. Wenn du ihm sagst, dass du das gerne langsam angehen möchtest, vor allen Dingen auch, erzähl ihm mal von deinen Erfahrungen, die du gemacht hast. Hast du ihm davon schon erzählt? Teils. Würde ich mal machen, warum nicht? Das kann ja gar nicht schaden. Das ist immer gut. Dann weiß man als Typ auch, woran man ist, und dann versteht man die Mädels auch besser, warum die sich vielleicht... Das Problem ist halt, ich denke halt, also er will sowieso nichts von mir, warum sollte er und so weiter... Du denkst zu viel. Du überlegst, ja wirklich, du machst dir zu sehr den Kopf. Wenn du, wichtig ist, du hast ein gutes Gefühl zu dem Typ. Du findest den nett. Ja. Ne? Ist so. So. Und offensichtlich findet der dich auch sehr nett. Die sind schon mal die wichtigsten Grundkomponenten. Jetzt gehst du einen Schritt weiter und versuchst dich auch ein bisschen zu öffnen und spielst ganz mit offenen Karten. Sagst dem, dass du langsam angehen willst, dass du vorsichtig bist aufgrund auch der schlechten Erfahrung. Ja, und da habe ich ja... Eine Sache, die mich halt so ein bisschen abgeschreckt hat bei ihm, also mein Ex-Freund hat gesagt, ja gut, wie der Dachs, aber der meinte so von Anfang an in der Beziehung, er hat so einen kleinen Beziehungsknacks. Und das hat am Sonntag der Neue auch gesagt, und da habe ich jetzt irgendwie so ein Gefühl, dass ich gedacht habe, oh Gott, ich weiß ja, was das bei meinem Ex bedeutet, dieser Beziehungsknacks. Nee, da denke ich mir so. Vergiss mal, beide haben dasselbe Wort gesagt. Beide können ganz andere Dinge darunter verstehen. Und in gewisser Weise hast du ja auch einen Beziehungsknacks. Ja. Das ist doch eine tolle Chance. Dann frag ihn doch ganz einfach, warum? Was ist denn da passiert? dann wird er dir erzählen, was da passiert ist. Und dann kannst du auch von deinen Sachen erzählen. Und schon habt ihr eine Gemeinsamkeit und eine neue gemeinsame Vertrauensebene. Mhm. So würde ich mich daran tasten an deiner Stelle. Wenn du den magst, wenn der nett ist, mach es so. Wenn der sich bescheuert verhält, jetzt in den nächsten Zeiten und dich zu sehr unter Druck setzt, lass ihn fallen. Dann war das wieder nicht der Richtige. Ja, das Problem ist jetzt bei mir nur dieses, dass mein Selbstbewusstsein so am Boden ist, dass ich das selbst einfach nicht mehr irgendwie auf die Reihe kriege. Also da musst du jetzt volle Kanne gegensteuern. Wenn du mir gerade gesagt hast, dass die Mädels neidisch sind, auf dich mit dir auszugehen, so, dann heißt das, dass du wirklich eine nette Frau bist, eine nette junge Frau bist. Ja, aber es funktioniert, glaube ich, nicht, weil ich meine, ich war schon früher sehr, sehr oft in Therapie. Jetzt will mein Arzt mich wieder dahin schicken, nur irgendwie, weiß ich ja nicht. Therapie hin, Therapie her. Versuch's mal alleine. Und wenn du es alleine geschafft hast, ist das ein super Erfolgserlebnis. Versuch's mal über die Schiene, dass du dir einfach vor Augen führst, was für ein Idiot dieser Ex war. Also wie der dich behandelt hat, was für ein Arsch das letztendlich war. Und wenn du dir das wirklich vor Augen führst, ich glaube, dann kommt auch dein Selbstbewusstsein allmählich wieder hoch. Der hat das ja nur gemacht, um dich klein zu drücken, um dich abhängig zu machen, um dich als Sklavin zu benutzen, ja, weiß ich was. Das Problem ist einfach nur, er meldet sich mittlerweile immer noch und schleimt dann noch rum. Nee, Schluss, du musst da ganz, ganz definitiv sagen, nein. Kein Kontakt mehr, keine SMS, keine Mail, gar nichts. Schluss aus, für immer. Ja, ich habe immer nur das Gefühl, weil ich ja zu ihm meinte, also zu meinem Ex, dass ich, ja, also es war der erste Mann, den ich wirklich geliebt habe. Und jetzt denke ich mir so, ja, nach 4 Monaten oder ja, 4,5 sind es ungefähr, jemand Neues kennengelernt und irgendwie, weiß nicht. Also er hat es hingekriegt, dass ich mich jetzt dann irgendwie so, auch wenn er nichts, er weiß ja nichts davon, aber ich fühle mich dann irgendwie schlecht so. Ja, aber das sagt mir, dass du noch überhaupt nicht losgelassen hast von ihm. Weil du machst ja da Gedanken, die sind völlig, völlig überflüssig. Der ist Vergangenheit, der ist weg und schneidet den letzten Rest Vergangenheit auch noch ab. Du bist ihm keine Rechenschaft mehr schuldig. Jetzt gilt die Gegenwart und die Zukunft und nicht das, was in der Vergangenheit war. Ja, nur ich denke immer, ich habe so da immer dagegen angekämpft von Dingen. Er sagt immer, ich könnte so sein wie seine Ex-Freundin und mir dann sofort jemand neu Katrin, suchen. Weißt du, jetzt ist Schluss mit dem Ja-Aber. Du darfst nicht immer ja, aber sagen. Du musst jetzt handeln, du musst jetzt nach vorne gucken. Und schnallt die alten Zöpfe ab. Der hat dir so schlecht getan, der hat deine Psyche so übel zugerichtet. Schluss aus, der muss aus deinem Kopf raus. Jetzt kein ja, aber, sondern okay, ich fasse es an. Mhm. Okay? Okay. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und viel Glück in der neuen Beziehung. Ja. Tschüss. Danke. So ihr Lieben, ich habe noch gar nicht gesagt, was wir morgen machen. Morgen haben wir ja wieder Themennacht. Morgen heißt unser Thema Behinderte und Sexualität. Und ich möchte sehr gerne mit behinderten Menschen sprechen, die mit mir über ihre Sexualität reden möchten. Über das Schöne und auch das Problematische. Und dann auch gerne noch mit nicht behinderten Partnern von Behinderten. Also Behinderte und Sexualität, das ist morgen unser Thema. Und wer gerne mit mir sprechen möchte, der möge bitte ab 0 Uhr anrufen. Da sind ja unsere Leitungen immer besetzt. 0800 220 5050, die kostenfreie Nummer. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Behinderte und Sexualität, unser Thema morgen. Peter ist hier. Peter ist 49. Guten Morgen. Ja, Jürgen, guten Morgen. Peter, ja. Ja. Ja, ich rufe auch nochmal zum Thema von gestern an. Ja. Da denke ich mal einfach zu wenig Sendezeit. Ja, es ist auch ein schwieriges Thema gewesen. Wohl wahr, ja. Mein Freund hat sich vor 4 Wochen umgebracht. Vor 4 Wochen? Vor 4 Wochen, ja. Dein Freund, das heißt, ihr hattet eine Beziehung? Nein. Ein guter Freund von dir, oder ein bester Freund? Bester will ich nicht sagen, aber einer wirklich meiner sehr vertrauten und guten Freunde, ja. Mhm. Wie hat er sich das Leben genommen? Ja, ziemlich spektakulär. Ich war also im Urlaub und das war am 10.9. letzten Monat und bin wiedergekommen aus dem Urlaub und habe auf dem AB die Nachricht von seiner Schwester gefunden, dass er tot ist. Mhm. Hat dann die Schwester angerufen, was los ist und sie sagte, er hat sich also in der Kirche erschossen auf dem Altar. In der Kirche auf dem Altar? Ja. Wie das? Wie hat sich das denn entwickelt und ergeben? Entwickelt, ja, natürlich viele Mutmaßungen, aber es gab auch einen Abschiedsbrief, in dem er wirklich ganz klar ausgesagt hat, dass er ja richtig sauer ist auf Staat, auf Ämter, auf wie man da behandelt wird und dann war er richtigen Hass darauf entwickelt. Auf Staat und Ämter? Ja, weil er war letztendlich, ich muss sagen, er war 64 und er ist hat immer redlich gearbeitet und ja, war ein herzensguter Mensch. Ich kann es, denke ich mal, sehr gut beurteilen, weil ich ihn sehr gut kenne. Aber warum hat er so einen Zorn auf Ämter und den Staat? Ja, er ist letztendlich jetzt in die Schiene, wie es, denke ich mal, jedem von uns passieren kann, in Hartz IV gelandet. Ja, verstehe. Mhm. Und ich denke, jeder sollte sich auch mal fragen, so mit der Situation auseinandersetzen, wie es ihm geht, wenn er in diese Situation Hartz IV kommt. Mhm. Aber dann auch noch zusätzlich, ich meine, wenn jeder so ein bisschen Stolz oder Ehre oder wie man es auch nennen will, wenn man dann noch in diese Situation kommt, zu einem Amt zu gehen, zu einem Menschen, der vielleicht einen auch noch so mustert, und da rede ich auch noch so ein bisschen aus eigener Erfahrung, weil ich auch sehr viel in den letzten Jahren mit Ämtern zu tun hatte und ich weiß, wovon dieser Mensch auch gesprochen hat, weil ich es auch selber so erfahren habe, dass man so wirklich als Mensch noch dritter, vierter, fünfter Klasse auch so behandelt wird dann da. Ja. Man eh schon schwierig genug. Dennoch, glaube ich, das ist natürlich alles sehr schlimm und sehr demütigend, muss der ja noch mehr gewesen sein, dass jemand so einen drastischen Schritt unternimmt. Aber bevor wir darüber weiter mutmaßen, erkläre mir, warum er das in der Kirche auf einem Altar gemacht hat. Vor oder auf einem Altar? Auf dem Altar. Ich habe also, nachdem ich aus dem Urlaub wiedergekommen bin, dann mir sämtliche Zeitungen angeschrieben und möglichst mir viele Informationen darüber besorgt, weil ich eben halt 10 Tage danach erst wieder nach zu Hause, hier wieder in zu Hause war. Und da waren so viele widersprüchliche Aussagen drin in den Zeitungen, dass ich dann versucht habe, denn der Pfarrer war genannt von dieser Kirche namentlich. Und dann habe ich versucht, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Der hat mich dann auch angerufen und habe ihm auch geschildert, dass ich sehr eng mit ihm verbunden war, schon seit fast 30 Jahren. Mhm. Und der hat mir dann erklärt, wie das da wirklich vonstatten gegangen ist. Er hat wohl wirklich an diesem Morgen bei der Messe wohl mit nicht teilgenommen, aber wir haben mit in der Kirche. Mhm. Er hat mir berichtet, dass er da in so einem Seitenflügel oder was ziemlich apathisch darum gesessen oder gestanden hat. Also der Pfarrer kannte ihn? Nein, der kannte ihn nicht. Aber er ist ihm aufgefallen? Er ist ihm wohl aufgefallen. Ja, ja. Wobei ich nicht genau weiß, ob der Pfarrer jetzt die Messe gelesen hat oder ich glaube, das war irgendwie ein Vertreter oder weiß ich nicht. Er hat mir nur eben halt so geschildert. Und die Situation war dann so, dass wo die Messe zu Ende war, mein Freund dann an den Altar gegangen ist und in der Kirche war noch der Organist und eine Küsterin wohl. Ja. Und dann ist die Küsterin, die hat dann die Kirche, die Lichter ausgemacht und wohl wieder vorbereitet für die nächste Messe, wie auch immer, und hat dann ihn gebeten, die Kirche zu verlassen. Mhm. Und dann hat er die Pistole gezogen und hat zu denen gesagt, sie sollen verschwinden in ihre Küsterei oder was. Und das haben wir dann auch gemacht und haben sich eingeschlossen da und wollten dann von dort aus die Polizei informieren. Mhm. Und während sie da wohl noch telefoniert haben, ist auch der Schuss gefallen. Und er hat sich wirklich demonstrativ wohl auf den Altar gelegt und hat sich in den Kopf geschossen. Oh, das ist ja unglaublich. Ja. Das ist unglaublich. Hat er denn, das klingt ja fast auch wie eine Racheaktion gegen die Kirche. Hat er mit der Kirche auch Probleme gehabt? Nee, also ich von ihm kenne nur immer seine Aussagen. Er war kein gläubiger Mensch. Mhm. Aber das, das war seine Heimatstadt. Er hat nicht da gewohnt, er hat in Velbert gewohnt, aber das war seine Heimatstadt, war Mettmann. Mhm. Und das ist auch in Mettmann in der Kirche passiert. Er hat immer, wenn wir mal so da durchgefahren sind, gesagt, hat immer so mit so Stolz und so wirklich so, boah, hier als kleines Kind da oben durch die Gassen und die sind auch da aufgewachsen, ziemlich große Familie und die sind auch da oben an der Kirche wohl aufgewachsen, die haben da früher gewohnt. Mhm. Und er ist auch in dieser Kirche getauft worden. Und jetzt denke ich mir vielleicht, weil er eben halt mit der Kirche so an sich nichts zu tun hatte, dass er sich so ein bisschen so den Kreis wieder schließen wollte. Ja. Ich kann es nur mutmaßen. Dazu gibt es keine Äußerungen mehr von ihm, keine schriftlichen, niedergelegten, gar nichts. Wie intensiv war euer Verhältnis? Du hast es gerade am Anfang ein bisschen angedeutet. Ja, das ist für mich auch ziemlich schwierig, weil die letzten 2 Jahre, 2,5 Jahre hat er nicht mehr mit mir gesprochen. Ach so. Wir haben halt zusammen noch gearbeitet, in mehreren Firmen auch immer. Das war so unser Weg. Ich habe mal eine Firma kennengelernt, dann war ich 20 Jahre lang in einer anderen Firma und dann haben wir bei einer Hausmeisterfirma zusammen mal noch so ein bisschen gearbeitet. Und wir haben uns freitags verabschiedet, irgendwie ganz normal, und ab montags morgens hat er nicht mehr mit mir geredet. Ob ich ein falsches Wort gesagt habe, ob ihm hintenrum irgendwas erzählt worden ist über mich. Das heißt, das wurde nie geklärt mehr? Nein, nie geklärt. Hast du denn nochmal Versuche unternommen, ihn angesprochen, was ist los? Oder? Ja, ich habe immer, wenn wir uns gesehen haben, immer versucht, einen Blickkontakt oder auch mal zu grüßen und sowas. Er hat immer wirklich demonstrativ einen anderen Weg geguckt. Jetzt habe ich natürlich versucht, über die Schwester noch zu erfahren, weil ich mit der Schwester jetzt auch oft telefoniert habe nach diesem Vorfall. Ja. Mensch, hat er irgendwas gesagt oder irgendwie was? Und er sagte, nein, sie hat sich nie darüber geäußert. Mhm. Und der Schwester hat es auch unheimlich leid, weil wir eben halt so ein gutes Verhältnis immer hatten die ganzen Jahre davor. Glaubst du, dass er ein sehr einsamer Mann zum Schluss war? Ja. Er hat keine Familie, keine Frau? Doch, Doch. Nee, Frau nicht, aber er hatte jetzt eben halt seine Schwester, mit der er einen sehr, sehr engen Kontakt hatte. Und eben halt wirklich, er war ein sehr, sehr stolzer Mensch. Ja. Aber er hatte keine Partnerin, er war nicht verheiratet. Nein, er hätte gerne immer gehabt, aber hat er nicht gehabt. Und auch wenn man so, gut, ihr hattet jetzt schon länger keinen Kontakt mehr. Wie lange kanntet ihr euch vorher? Naja, an die 30 Jahre. 30 Jahre. Ja. Was hat das denn in dir für ein Gefühl ausgelöst, als du diese spektakuläre Aktion gehört hast? Unfassbar. Das kann man gar nicht beschreiben. Das ist für mich auch, ich bin auch teilweise so wütend, weil ich jetzt auch für mich so nicht so einen Abschluss finden kann, warum der nicht mehr mit mir gesprochen hat. Punkt 1. Punkt 2 ist, wir hatten so ein gutes Verhältnis. Ich denke, ich bilde mir jetzt wirklich ein, wenn wir noch ein Verhältnis gehabt hätten und ich hätte so ein Anzeichen gemerkt, dass er sowas vorhat, dass ich ihn da hätte von abbringen können. Ja, das sagt man so. Es gibt so viele Geschichten von Menschen, die sich das Leben genommen haben, wo ganz enge die Ehepartner nichts geahnt haben, gar nichts, und plötzlich passiert es. Also das ist jetzt eine sehr große Spekulation, das weiß man nicht. Was mich nur ein bisschen wundert ist, dass du nicht offensiver nochmal auf ihn zugegangen bist, um zu erfahren, was denn los ist. Dass du ihm nicht mal einen Brief geschrieben hast oder eine Mail oder mal angerufen hast oder weiß ich was. Ja, zwei Dickköpfe begegnen sich. So, also muss man wirklich so sagen. Und was ich eben halt eben so im Nachhinein noch weiß, es war wirklich dann diese Hartz-IV-Geschichte, dann war zum Beispiel diese Tafel, er musste zur Tafel gehen, weil eben halt, wie es halt in dieser Situation oft so ist. Ja. Und das ist auch vielleicht jetzt von mir noch so ein Appell, den ich so irgendwie auch wichtig ist für mich jetzt so loszuwerden. Das ist in unserer Stadt ein Punkt, der an einer Hauptkreuzung ist mit einer großen Bushaltestelle. Und wenn die Menschen da stehen, die stehen da teilweise eine Stunde, anderthalb Stunden vorher, bevor die öffnen davor. Vor der Tafel, wo man umsonst oder billig essen kriegt. Ja. Umsonst, da ist man wie auf einem Präsentierteller. Wenn ein Mensch schon stolz ist und muss sich dann noch da Blicken ausgesetzt sehen, die Leute sehen beim Bus ein- und aussteigen, ach guck mal, der, ach, den geht noch mit, der ist aber tief gesunken. Finde ich einen guten Hinweis. Von welcher Stadt sprechen wir denn? Felbert. Von Felbert, ja. Ich weiß nicht. Liebe Verantwortlichen in Felbert, das finde ich einen sehr schlauen Hinweis von Peter, dass man die Leute nicht, die darauf angewiesen sind, nicht vielleicht noch zusätzlich eine Demütigung aussetzen muss, dass alle anderen das sehen, dass sie zur Tafel gehen. Ja, ich finde das auch eine zusätzliche Demütigung, verstehe. Dass man nicht nur in der Situation ist, in der man schon ist, sondern dann noch so ausgeliefert ist. Und das ist so, und ich weiß, ich kenne, er wäre so stolz. Und das ist ein verdammt, das war ein wirklich, ich kann das wirklich sagen, herzensguter Mensch, von dem hättest du das letzte Hemd haben können. Lieber Peter, ich danke dir für deinen Anruf und du wirst für dich irgendeinen Weg finden müssen, dass du die Sache halt dann auch für dich verarbeitest. Und dafür wünsche ich dir alles Gute. Eins möchte ich bitte noch loswerden. Was ich nicht verstehen kann, ist, wie der ist ja nicht sofort gestorben und der ist anonym begraben worden. Die Schwester konnte noch nicht mal Abschied nehmen von ihrem Bruder. Und das ist anscheinend wohl dieses Gesetz in Deutschland, wenn bei der Selbsttötung. Er hat in dem Brief geschrieben, er möchte, dass der gefälligst der Staat für seine Beerdigung aufkommt, nicht seine Verwandten dafür behelligt werden. Und daraus wurde wohl die billigste Beerdigung gemacht, so hat es mir der Pfarrer erklärt. Er war auch sehr... Gesetz, habe ich keine Ahnung, wenn das auch noch so sein sollte, umso bedauerlicher das Ganze. Die Schwester ist da sehr, sehr schwer mit zurechtgekommen oder kommt damit zurecht. Lieber Peter, alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch, Jo. Auf Wiederhören. Danke dir. Tschüss. Harald ist hier. Harald ist 41. Hallo Harald. Ja, hallo Domian. Ja, um was geht's bei dir, Harald? Ja, ich wollte mal zu dem Anrufer gerade erstmal sagen, mit der Geschichte mit der Tafel, da hat er absolut recht. Und zu der Anruferin vorher, ich hatte irgendwie den Eindruck, die hat sich mit dem Tod und mit dem Selbstmord nicht so sonderlich befasst. Ich habe also ich war 88 in Rammstein bei dem Flugzeugabsturz, habe da einiges erlebt, gesehen, bin selbst stark traumatisiert, habe Therapien gemacht, die ich teilweise für unnötig hielt, bin in Drogensucht verfallen und so weiter. Du warst aber körperlich nicht verletzt nach dem schweren Unfall? Körperlich war ich nicht verletzt. Aber seelisch? Gott sei Dank nicht. Und habe das mit dem Seelischen halt erstmal auf die leichte Schulter genommen, wurde dann über die Jahre schlimmer. Ist halt dieses Jahr nochmal ganz schlimm, dadurch, dass die 20 Jahre dieses Jahr vor. Ja, und ich hatte irgendwie den Eindruck, die Frau, die sollte sich erst nochmal genauer mit dem Tod befassen. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie... Also meinst du die Susanne, die vorhin angerufen hat? Genau, die Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte in der Schweiz. Wenn ich überlege, meine Mutter, die hatte einen Nierentumor, ist operiert worden an einer Uniklinik Und die haben die aufgegeben, haben gesagt, du hast noch 6 Monate zu leben, weil die andere Niere auch befallen ist. Das ist jetzt 10 Jahre her. Meine Mutter lebt fast medikamentenfrei, hat halt so ihre Altersgebrechen, die jeder alte Mensch hat mit 70 Jahren. Und die lebt glücklich, ansonsten relativ zufrieden. Weißt du, Harald, ich glaube, dass man da vorsichtig sein muss mit Ratschlägen. Und dein Fall ist wieder ein ganz anderer Fall als ihr Fall. Und ich hatte schon den Eindruck bei der Susanne, die seit 21 Jahren ja so schwer krank ist, dass die sich schon genau Gedanken gemacht hat. Ja. Und ich glaube auch, dass Leute, die in die Schweiz fahren, das kann man nicht so leichtfertig mal von heute auf morgen entscheiden. Das sind ja lange Ich habe auch einige Leute im Bekanntenkreis gehabt, die Suizid begangen haben oder auch versucht haben. Und diese Sachen begleiten mich irgendwie schon mein ganzes Leben lang. Und ein früherer Bruder von einem Schulkamerad, der war 12 und hat sich das Leben genommen. Dann war ich 15, da hat sich ein anderer Kollege von mir das Leben genommen. Und so hat Drogentoten und so, das hat mich mein ganzes Leben halt mittlerweile begleitet. Und das ist also schon irgendwie, und ich bin jetzt kein grundsätzlich, dass ich das ablehne. Ja. Also ich für mich würde es auch eventuell, je nachdem, wenn ich AIDS hätte oder so, würde ich es auch durchaus in Kauf nehmen und würde sagen, so, ich nehme eine Schrotflinte, schieße mir den Kopf weg oder ähnliches. Ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber mich hat halt das Leben irgendwie hart gemacht. Ja. Also ich gehe immer davon aus, dass Leute, die diesen Weg in die Schweiz auf sich nehmen, zumindest die ich bisher gesprochen habe, dass die sich sehr, sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben, dass das alles andere ist als leichtfertig, dass die viele Gedanken über den Tod, das Leben... Ja, ich habe nur gerade bei ihr eben, hatte ich irgendwie so den Gedanken, das Gefühl, ich habe also, ich verfolge deine Sendung auch schon seit einigen Jahren und gerade speziell hatte ich jetzt das Gefühl, wobei ich mit Rammstein habe ich auch noch nach wie vor meine Probleme, Supermarkt an der Kasse, Panikattacken und Panikattacken in großen Menschenmengen, gehen keine Kneipen, keine Diskotheken oder ähnliches, Menschenansammlungen grundsätzlich. Ja, wenn ich dich dazu vielleicht kurz fragen noch darf, was genau hast du gesehen? Ich habe also Menschen sterben sehen, verbrannte Kinder gesehen, habe Schreie gehört und habe gesehen, wie amerikanische Soldaten uns abgehalten haben, erste Hilfe zu leisten. Ich war damals aktiv im Roten Kreuz tätig und wir wurden abgehalten, erste Hilfe zu leisten und. Also, weißt du, warum die euch abgehalten haben? Also uns wurde hinterher gesagt, damit nicht geplündert wird. Es lagen ja Videokameras und aller möglicher Krempel lag da rum. Und da denkt man in dem Moment eigentlich, denke ich, gar nicht dran. Das ist 20 Jahre her. Es gab ja auch viele Berichte im Fernsehen nochmal darüber. Wie würdest du denn heute deine seelische Gesundheit beschreiben? Beschissen. Nach wie vor. Ja. Weil es sind halt auch durch den Tod von meinem Vater sind halt nochmal Geschichten dazu gekommen und. Ja. Harald, jetzt ist meine Sendung gleich vorbei. Ich würde aber gerne vorschlagen, dass wir dich gleich nochmal zurückrufen. Ja. Einverstanden? Okay, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Jo. Okay. Mach's gut, Harald. Tschüss. Jo. In der Technik heute Nacht Nami Strack. Morgen heißt unser Thema Behinderte und Sexualität. Und hier, Harald ist mir gerade eingefallen, morgen kommt die erste Show Schmidt und